Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, wir sind da. Ich hoffe, ihr seid auch da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Heute Nacht, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, die übliche Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Eine Rückmeldung zu gestern, jetzt zu Beginn der Sendung. Gestern hatten wir das Thema Sexprobleme und ich habe einen Fax bekommen von Dora und Dora schreibt: Hallo Domian. Eine Sache, die du gestern gesagt hast, hat mich irgendwie getroffen. Und zwar deine Frage an eine Anruferin: Hast du wenigstens Sex mit dir selber? Ich habe diese Variante erst vor 2 Jahren mit 34 Jahren kennengelernt, nach meinem ersten Orgasmus. Ich wollte auf diesem Weg allen Frauen Hoffnung machen, fleißig üben, Ausrufungszeichen. Irgendwann ist es dann plötzlich soweit. Ich habe geheult wie ein Kind, als es passierte. Weiter so, Domian. Man sieht dich auch auf Lanzarote. Schöne Grüße nach Lanzarote. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der Robert und Robert ist 20 Jahre alt. Grüß dich. Hallo Domian. Ja. Robert, so, dein Thema. Ja, mein Thema ist: Securities sind keine Draufschläger. Ich habe kein Wort verstanden. Securities sind keine Draufschläger. Securities sind keine Draufschläger. Richtig. Ja, sagt jemand was anders? Ja, also jetzt so teilweise, wie ich das so mitgekriegt habe, jetzt auch hier so in so Talkradios oder Talkshows, ja, dass die meisten Leute halt denken, dass die Securities reine Draufschläger sind, was einfach nicht wahr ist, weil die meisten Leute kriegen nicht das, was davor gelaufen ist, sondern wenn nur, dass die Leute austeilen. Also ich muss ja sagen, ich kenne auch einige Security-Männer und kann auch hundertprozentig sagen, das sind, weiß Gott, keine Draufschläger. Arbeitest du auch in dem Metier? Ich arbeite, ja. Ich arbeite sogar jetzt. Im Moment, bist du im Dienst. Wo arbeitest du genau? Ich arbeite in der Diskothek auch. Richtig. Teilweise auf dem Parkplatz und teilweise auch auf der Straße. Und bist jetzt gerade mit dem Funktelefon mal zur Seite gegangen und hast gerade Türdienst gehabt oder hast immer... Ja, nee, heute stehe ich auf der Straße. Ach so, ja. Was geht denn da so ab? Mit was werdet ihr denn konfrontiert? Ja, mit was sind wir konfrontiert? Mit ganz normalen Schlägereien, wo eigentlich vorher nichts war, sondern nur eine Anschubserei und dann auf einmal werden die Leute handgreiflich und dann gehen wir natürlich halt dazwischen und versuchen die Leute erstmal voneinander wegzunehmen und dann zu reden. Was ärgert dich denn am meisten? Mich ärgert am meisten, wenn die Leute total uneinsichtig sind und meinen dann, draußen kommen dann so Sprüche wie, ja, die Leute werden ja nur für 5 Mark die Stunde bezahlt. Und dann hier so eine dicke Welle reißt. Also sowas ärgert mich am meisten. Und dass halt die Leute total uneinsichtig sind. Nun sind natürlich auch manche Leute wirklich sauer, wenn sie vor der Diskothek stehen und eigentlich ohne Begründung abgewiesen werden. Ja klar, nur ich meine, wir kriegen unsere Sachen auch von unserem Chef aufgetragen, wo der dann sagt natürlich, solches Publikum oder solche Leute, die zum Beispiel stupsbesoffen sind, oder zum Beispiel haben wir auch teilweise Partys, wo Leute ab 30 kommen, und dass wir dann halt das junge Publikum abweisen. Und dann stupsbesoffen ist natürlich klar, aber viele haben ja vielleicht auch den Eindruck, dass sie aufgrund ihres Äußeren, weil sie nicht entsprechend angezogen sind oder so angezogen sind, wie man das da erwünscht, nicht rein dürfen, dann sind die natürlich sauer. Ja, natürlich, aber ich, also bis jetzt ist es eigentlich noch nie so vorgekommen, dass wir natürlich, wenn da einer mitkommt mit irgendwelchen T-Shirts, die Nazi-Parolen oder so enthalten oder irgendwas. Das ist auch klar, ich glaube, da wird sich auch niemand beschweren. Richtig, und also bis jetzt habe ich noch nicht erlebt, dass bei mir, also bei uns einer in der Disco wegen seines Aussehens nach Hause geschickt wird. Also welche Kriterien hast du denn im Moment in der Diskothek, in der du hauptsächlich arbeitest? Nach was musst du die Leute aussortieren? Eigentlich nur nach dem Grad, entweder dass sie betrunken sind oder unter Betäubungsmittel stehen, sprich Hasch oder halt irgendwelche anderen hartnäckigen Drogen. Ja, das war es eigentlich schon. Andererseits finde ich auch, das ist ja das gute Recht eines jeden Diskothekenbesitzers, zu sagen, ich möchte nur das und das Publikum haben. Richtig. Ne? Und wenn, wenn man eben nicht dazugehört, dann geht man woanders hin, ne? Ganz einfach. Ne? So kann man es ja auch sehen. Also, ist dir denn schon mal was richtig Krasses, Schwieriges oder sogar was Gewalttätiges passiert? Ja, Also was mir passiert ist, ist, dass ich ein Glas über den Kopf gezogen gekriegt habe, wo ich auch eine Platzwunde von hatte. Aus einer total blöden Situation, wo eigentlich der Gast eigentlich nur einen Ausweis zeigen sollte und dann halt total ausgeflippt ist. Und ja, dann hat er sich halt umstehendes Glas genommen und mir direkt über den Kopf gezogen. Kann man sagen, dass eine bestimmte Schicht, Altersschicht oder weiß ich, wie man es zuordnen kann oder will, von Männern besonders aggressiv sind? Ja, die Jüngeren. Ich denke, das gibt so ab 16, 17 Jahren geht das los. Wo dann die Jugendlichen gewalttätiger werden. Hast du manchmal Angst bei deiner Arbeit? Es passieren ja oft, dass in Köln vor einiger Zeit mehrfach sogar sehr, sehr schlimme Dinge, die dann auch im Totschlag enden und wo die Türsteher dann ihr Leben lassen müssen. Also Angst nicht direkt, weil bis jetzt toll, toll, toll ist, also noch nichts ganz Heftiges passiert. Wir stehen auch nie alleine, sondern immer nur zu dritt oder zu viert teilweise an der Tür. Bist du bewaffnet? Nein. Bin ich absolut nicht. Dürfen wir ja auch gar nicht. Also du verlässt dich auf deine körperliche Stärke, auf deine Deeskalationsrhetorik oder... Richtig. Aber manchmal hilft ja auch nicht reden, ne? Dann muss man ja schon ein bisschen zupacken. Richtig. Also du wirst eine Lanze brechen für die Jungs, die an den Türen stehen. Ihr habt aber auch wirklich eine schwierige Aufgabe. Ne? Ihr müsst eurem Chef, eurem Arbeitgeber Rechnung tragen und dann müsst ihr noch freundlich sein und... Also ich finde es schon schwierig und ich sage es nochmal, ich glaube, dass die meisten durchaus friedliche Menschen sind und alles andere als gewaltige draufhauern. Ne? Ich finde, dass solche Leute auch, die erst schlagen und dann fragen, gar nicht diesen Beruf ausüben sollen. Ja. Weil das passt einfach nicht und ich denke, das zieht auch alle anderen in den Dreck. Weil ich denke, dass man, wenn man freundlich ist, aber auch bestimmend, also ich habe bis jetzt, haben wir nur Lob bei uns gekriegt, dass wir auch rückziehend, beobachtend halt mal, und wenn es dann halt zur Auseinandersetzung kommt, wir keinen benachteiligen oder so, klar sind immer welche benachteiligt. Also, eine Lanze für Security hat der Robert gebrochen. Alles Gute. Danke. Tschüss, mein Lieber. Ciao. Tschüss. Noch was zu gestern. Hi Domian von Theresa. Und die schreibt, ich wollte dir zu deinem gestrigen Thema noch etwas Lustiges sagen. Ich denke beim Orgasmus an Farben. Das heißt, jeder Orgasmus besteht bei mir aus einer anderen Farbkombination. Zum Beispiel sanfte Rot- und Gelbtöne hat etwas Asiatisches an sich, also eine Art asiatischer Orgasmus. Das habe ich auch noch nie gehört. Was ist denn dann, wenn Theresa an Schwarz denkt? Das ist nur keine klassische Farbe, aber... Also sie denkt an Farben beim Orgasmus. Astrid, 26 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Astrid. Wie ist es? Das wollte ich dir mal sagen. Deine Sendung ist super. Danke. Mir geht's total scheiße. Dir geht's schlecht? Ja. Was ist denn los, Astrid? Mein Freund hat mich verlassen. Wann hat er dich denn verlassen? Heute, ja, also gestern. Wie lange? Und wir hatten keinen Streit, kein gar nichts. Und wie lange wart ihr zusammen? 9 Monate. 9 Monate. Nicht so ganz. Ich habe ihn kennengelernt in einer bekannten Diskothek. Mhm. Also, was heißt Diskothek? Das ist ein kleiner Raum. Gut. Das ist eine kleine Tanzfläche, da kann man trinken, kann man Leute, und die Leute, die kenne ich eigentlich alle. Das war vor 9 Monaten. Es hat eine neunmonatige Beziehung. Er hat dich gestern verlassen. Er hat gar nichts gesagt? Nein, gar nicht. Woher weißt du, dass er dich verlassen hat, wenn er nichts gesagt hat? Moment, wir haben schon öfter Schluss gehabt. Er hat am Anfang, wie ich mit ihm die Beziehung angefangen habe, hat er nur auf der Couch gelegen. Ich habe alles für ihn getan. Und hat mich immer rumgeschickt. Ich bin einkaufen gegangen, hat auf meine Kosten gelebt und. Habt ihr zusammen gewohnt auch? Nein, unoffiziell. Ne, er durfte normalerweise gar nicht bei mir leben. Also er hat auf deine Kosten gelebt. Ja. Das klingt ja schon mal nicht so doll und auch nicht so nett von ihm. Nein. Und dann hat seine Ex-Frau bei uns immer angerufen und hat ihn betitelt als kleiner Kinderficker und... Das wollen wir erstmal wegpiepen. Und was, ja. Wie alt ist er denn? 32. Naja. Und du bist 26, so ein großer Unterschied ist das ja nun nicht. Nee. Ich habe ihn verteidigt, ich habe alles für ihn getan. Aber du sagst, ihr hättet schon mehrfach Schluss gemacht miteinander. Ja. Was war denn so der Punkt, von wem ging das denn aus? Auch von ihm oder ging das von dir auch mal mehr aus? Mehr von mir, weil sobald er Geld in der Tasche hatte, er hatte vorher kein Geld. Mhm. So, er war arbeitslos. Ich bin mit ihm zum Arbeitsamt gerannt, hab mit ihm alle Formulare ausgefüllt, hab getan und gemacht. Ja. Und sobald er Geld in der Tasche hatte, dann? Ist er weggegangen, ist abgehauen, hat Streit angefangen, ist einfach weggegangen, ist sich eins aufgegangen, kam morgens wieder sternhagelvoll oder 4 Tage später. Hat er dich auch geschlagen? Ja. Er hat dich auch geschlagen? In Köln. Ich bin normalerweise geborene Kölnerin, wir waren auch dieses Jahr in Köln bei meinem Stiefvater gewesen, sind wir weggegangen, die Kinder waren bei ihren Vätern. Du hast auch ein Kind oder Kinder? Zwei. Aber die sind nicht von ihm? Nee, nein, natürlich nicht. Beide nicht. Ja. Mhm. Und dann hat er dich in Köln hier geschlagen, oder was? In der Kneipe, nur weil ich mit anderen geredet habe, bin auf Toilette gegangen, ist er mir hinterher und hat mich dann zusammengeschlagen. Ich bin hoch, bin dann in der Kneipe zusammengebrochen, er erzählt es anders. Mhm. Und die haben ihn dann rausgeschmissen. So, Astrid, jetzt bitte ich dich mal ein bisschen, dich zusammenzureißen. Ja. Was du mir jetzt in den paar Minuten unseres Gesprächs von dem erzählt hast, klingt nur schlecht. Und klingt vor allen Dingen sehr schlimm, was du als letztes erzählt hast. Ja. Eigentlich könntest du doch 3 Kreuze machen und sagen, gut, dass ich ihn los bin. Ja, mach ich ja auch. Und warum weinst du denn dann so? Ich liebe ihn doch. Ich habe doch alles für ihn getan. Tja, aber er hat nicht alles für dich getan. Das heißt, er liebt dich nicht. Nein, und er hat mich heute auch wieder bedroht mit... Er hat eine neue Freundin, ich soll ihn in Ruhe lassen. Astrid, dann lass ihn doch auch in Ruhe. Was soll denn die Rumheulerei jetzt? Du bist ein Mann los, der dich geschlagen hat und der weiß, was du jetzt gar nicht alles erzählt hast, noch mit dir getan hat und dich schlecht behandelt hat. Was gibt es denn an einem solchen Mann zu lieben, Mensch? Sag mir mal, was du an dem liebst. Es ist eine Art, mit ihm zu lachen. Ich habe noch nie so gelacht. In meinem ganzen Leben noch nicht, was ich durchgemacht habe. So, aber ist das nicht alles weggewischt, in dem Moment, wo ein Mann gegen eine Frau die Hand erhebt? Doch. Na also. Eigentlich schon. Und dann macht das Lachen auch nichts mehr aus. Aber mein großer Sohn, der leidet jetzt auch darunter. Mhm. Jetzt muss ich sehen, ich muss mich immer dann zusammenreißen, aber... Wie alt ist denn dein großer Sohn, Astrid? 8 Jahre. 8 Jahre. Und die beiden sind gut miteinander ausgekommen oder hat er den Jungen auch schon mal geschlagen? Nein, das nicht. Aber er hat ihn immer von sich weggestoßen, immer nur die Kleine. Ich habe auch ein ganz komisches Gefühl, was mit Kindern bei ihm angeht. Ich weiß es nicht. Achso, er hat den Sohn sogar weggestoßen. Das heißt, der Junge vermisst ihn gar nicht, wenn er nicht mehr da ist. Doch, er vermisst ihn schon. Aber wahrscheinlich auch nicht so sehr doll, wenn er nicht so freundlich zu ihm war. Aber ich glaube, dass du, da ist doch noch irgendwas anderes im Hintergrund. Du hast auch Angst, jetzt ganz allein wieder zu sein, ne? Oder? Ja, allein sein, ja. Mhm. Und du hast schon üble Dinge in deinem Leben so mitgemacht. Ich bin 13 Jahre im Heim aufgewachsen, in Sülz, im Kinderheim Sülz in Köln. Mhm. Bin dann weggekommen nach Wesel, Neukirchenflühen, da hinten in die Ecke. Also ich erahne schon, dass du sicher auch... viele traurige Sachen schon mitgemacht hast oder unschöne Sachen. Ich habe meine Schwester ist in meinen Armen gestorben, damals, wie ich 4 war, sie war 7. Mhm. Aber jetzt lass uns nochmal auf den Typ zurückkommen. Sei froh, dass das so gekommen ist, Astrid. Stell dir mal vor, der hätte sich noch weiter an dich geklammert und irgendwann hättest du mich vielleicht in einem Jahr angerufen und hättest mir gesagt, ich kann nicht mehr, ich werde ihn nicht los. Er aber geht irgendwie nicht. Kann ich auch nicht mehr dumm mehr. Aber das ist auch ganz, erstmal ist es auch ganz normal. Das ist gestern eben erst passiert, dass man da erstmal angeschlagen ist. Aber Jürgen, bei mir war es uns nur Voraussagen schon vor Tagen. Bitte? Ich weiß nicht, ob du das jetzt ernst nimmst oder andere das ernst nehmen. Ich habe so ein Gefühl. Hm? Für was? Ich habe schon mal gesehen, dass jemand gestorben ist und es ist wirklich passiert, 3 Wochen und du später. Hast jetzt dieses Gefühl und auch? Ich hatte dieses Gefühl jetzt schon die ganze Zeit. Hm. Gut, das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Vielleicht hat man auch so ein Gefühl, wenn man so die Tatsachen mitkriegt, dass es einfach alles nicht mehr so läuft, dass man das auch zum Gefühl entwickelt. Ja, aber es war nichts gewesen. Das verstehe ich nicht. Ist doch egal, Astrid. Ist doch egal. Du bist ihn los. Dieser Mann hat dich doch nicht geliebt. Das ist doch das hauptausschlaggebende Argument. Der hat dich geschlagen und der hat dich nicht geliebt. Punkt. Strich drunter. Jetzt ist natürlich. Eifersüchtig war er auch. Ja, und das war er auch. Ja, jetzt bist du erstmal verständlicherweise, weil natürlich alles zusammenbricht durch den Wind. Das ist auch okay. Und dass du jetzt auch mal ein bisschen Holz und so, finde ich auch alles in Ordnung. Aber die Grundsache, nämlich dass du ihn los bist, die ist gut, Astrid. Und ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin, mit der Petra, ein bisschen redest. Ja. Damit ihr mal so ein bisschen halt auch vielleicht bequatscht, wie es jetzt so weitergeht und was du so machen kannst. Aber denk nochmal gut darüber nach, dass du einen Mann, der dich nicht liebt und der dir Gewalt antut, weine dem keine Tränen nach. Er ist es nicht. Darf ich noch kurz was sagen? Ja. Alle Frauen, die das jetzt hören und die vielleicht das Gleiche haben, wie ich gehabt habe, lasst die Finger von solchen Scheißmännern. Siehst du, ihr habt es jetzt nicht verdient. Siehst du, jetzt sagst du es selbst. Und du weinst noch um ihn. Ist, ja, ist schon absurd. Noch, weil er mich bedroht. Ich habe Angst. So, wir legen jetzt mal auf und du redest mit meiner Psychologin alles jetzt ganz im Einzelnen und im Team könnt ihr das besprechen, was jetzt... Ich leg auf und sie ruft mich. So ist es ganz genau, die Petra ist das. Alles klar. Alles Liebe, alles Gute, Astrid. Mach weiter so. Tschüss. Tschüss. Jenny, 21 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Jenny. Mein Thema ist das Thema von gestern. Sexprobleme. Richtig, genau. Sag mir bloß nicht, dass du Sexprobleme hast. Doch. Doch. Du klingst so frisch und sympathisch und ja, nun sind natürlich nicht alle Leute, die Sexprobleme haben, unsympathisch, weil Gott nicht. War jetzt auch eher ein bisschen scherzhaft gemeint. Also, leg los. Ja, und zwar ist es so, dass ich jetzt fast seit 2 Jahren überhaupt keine Lust mehr auf Sex habe. Gar nicht. Beziehungsweise, ja, das ist, ich war mit meinem Freund zusammen bis November, wir waren 3 Jahre zusammen und das ist... Vor 1,5 Jahren waren wir in Urlaub und es war wirklich von einem auf den anderen Tag hatte ich einfach keine Lust. Und ja, das war den ganzen Urlaub über. Mhm. Der Urlaub war natürlich dann nicht so toll, weil er war dann auch ziemlich bockig und so weiter. Mhm. Und da habe ich mir aber noch nicht groß Gedanken gemacht. Ich dachte, das ist so eine Phase und das legt sich wieder. Lass mich eben kurz fragen, vorab war alles ganz normal? Ja, also besser als normal. Also, wir hatten besser als normal. Ziemlich häufig Sex und auch ausgefallen, abwechslungsreich, war eigentlich perfekt. Und du hast auch richtig Spaß dran gehabt? Ja, auf jeden Fall. Mit allem drum und dran? Ja. Ja. So, jetzt kam dieser ominöse Tag, von heute auf morgen hast du keinen Bock mehr drauf. Mhm. Wirklich von heute auf morgen, schlagartig. Ja, wirklich. Mhm. Und ja, ich habe halt überhaupt keine Idee, woran es liegen könnte. Mhm. Das war jetzt voriges Jahr im Sommer? Nee, davor schon. Davor schon? Ja, davor schon. Klar, du hast 2 Jahre gesagt. Genau. Mhm. Ist die Beziehung deshalb auch kaputt gegangen? Ja, das war also der Hauptgrund. Dann warst du ja noch lange mit deinem Freund zusammen, wenn ihr euch erst letztes Jahr im November getrennt habt, ne? Ja, wir haben, ja, das war halt eine sehr besondere Beziehung. Das hat natürlich, also nur wir haben uns immer mehr gestritten. Mhm. Habt ihr denn noch miteinander Sex gehabt? Hast du es so über dich ergehen lassen oder ist gar nichts mehr gelaufen? Doch, es ist dann noch was gelaufen. Also es ist, am Anfang war es noch so... Ja, häufig nicht, aber ab und zu mal und es ist dann immer weniger geworden. Aber du hast keinen Spaß dran gehabt? Nee. Jetzt bist du alleine seit November? Genau. Machst du alleine mit dir etwas? Ja, aber selten und das ist dann auch nicht so toll. Also es ist dann ganz, wenn ich mich selbst befriedige, hatte ich noch nie einen Orgasmus und ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du auch wie alle gestern, die angerufen haben, auch selbst so ein bisschen spekulierst und in dich hineingehört hast und rumgeforscht hast in dir. Woran liegt das? Aus welcher Richtung kommt es irgendwie? Hast du eine Idee? Nee, ich habe eigentlich überhaupt keine Idee. Das Einzige, was ich mir so gedacht habe, war, dass es vielleicht irgendwie körperlich, dass ich mit einem Hormonspiegel oder so, dass es damit was zu tun hat und ich habe das auch checken lassen, aber daran lag es nicht und sonst... Das war auch das Problem an der Beziehung eigentlich, dass mein Freund wollte unbedingt wissen, woran liegt es denn? Mhm. Er hat gesagt, es liegt an ihm oder dass ich jemand anders kennengelernt habe und so weiter. Und ich konnte ihm aber keinen Grund nennen. Ich wusste es selber einfach nicht. Ich frage doch nochmal ein bisschen weiter zurück. Also vor diesem Tag mit deinem Freund war alles richtig toll. Ja. Und davor, als du deinen Freund noch nicht hattest, lief das so mit den sexuellen Erfahrungen auch gut? Ja, eigentlich auch. Richtig, auch gut. Aber du hattest noch nie durch Selbstbefriedigung einen Orgasmus? Nein, das noch nie. Das noch nie. Mhm. Ich habe gerade das Fakt vorgelesen, hast du gehört, ne? Ja. Ganz am Anfang. Also es geht bis zum gewissen Punkt bei mir und dann ist halt Ende. Darüber komme ich nicht. Mhm. Du hast den Hormonspiegel abklären lassen, das ist also körperlich, ist alles in Ordnung. Ja. Ne? Denkst, hast du denn manchmal so, weiß ich nicht, wenn du irgendwo im Café sitzt oder auch im Fernsehen guckst oder wie auch immer, so zumindest ansatzweise erotische Fantasien oder erotische Gefühle? Ja, doch, das schon. Mhm. Aber das war dann auch nur halt, wenn ich dann wirklich alleine war, wo ich noch mit meinem Freund zusammen gewohnt habe, irgendwann hat es mich, weil ich wollte dann echt lieber Fernsehen gucken oder irgendwas anderes machen, das hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Du hast nie in deinem Leben irgendetwas Schlimmes in Sachen Sexualität erlebt? Nein, nicht wirklich schlimm, nein. Aber ein bisschen schlimm schon. Ja, es gab so ein Erlebnis im Urlaub, was nicht ganz so toll war, aber es war nichts wirklich Schlimmes. Wie lange liegt das zurück? Das ist schon sehr lange zurück, da war ich 18. Was ist da passiert? Ja, das war so ein Mallorca-Urlaub und ja, da war ein Animateur, der hat sich ein bisschen daneben genommen und ja, wir hatten ein bisschen was zusammen und ich wollte es aber nicht wirklich, ich habe aber auch nicht klar Nein gesagt und danach habe ich mich, also am nächsten Tag war mir das super unangenehm und aber du würdest nicht so weit gehen und sagen, das war eine Vergewaltigung? Nee, würde ich nicht. Das nicht. Machen. Einfach nur ein unangenehmes Sexerlebnis. Ja, ganz genau. Ja. Also wenn das jetzt 2 Jahre schon dauert und du überhaupt keine Idee hast, körperlich auch alles abgeklärt ist, würde ich dir wirklich ganz dringend empfehlen, Jenny, dass du dich mal für ein paar Stunden mit einem Fachmenschen zusammensetzt. Einen Sexualtherapeuten, Psychotherapeuten, das muss ja seine Ursachen irgendwo haben. Ja, denke ich auch. Das kann ich natürlich jetzt hier überhaupt nicht machen, ich habe auch keine Idee. Ich kann dir nur auch anbieten, dass du vielleicht mit meiner Psychologin ein paar Worte redest, dass sie dir die ein oder andere Adresse vermittelt in deinem Umfeld, wo du einen Ansprechpartner findest. Ja, gerne. Und ich habe gestern ja auch schon gesagt, und die Faxe bestätigen das ja auch immer wieder von den Frauen, ich glaube auch, ein ganz großer Schritt ist, dass man eine gute, wirklich intensive Sexualität mit sich selbst auch erleben kann. Ja, nur das vorher war das ja, also bevor eben dieser Tag kam, war ja wirklich alles okay. Und wir sind auch total offen mit dem Thema umgegangen, haben alles Mögliche ausprobiert und hatten da auch überhaupt keine Hemmungen. Dennoch macht es mich stutzig, dass letztendlich die Sexualitätserfahrung und die Orgasmuserfahrung bei dir immer verbunden ist mit einem Mann. Das sollte eigentlich auch durchaus möglich sein für und mit dir alleine. Wenn ein wirklich entspanntes und gutes Verhältnis zum eigenen Körper da ist. Aber das sind so Themen, die kannst du gleich auch mit meiner Psychologin nochmal bereden. Und sicher ist das auch ein Thema dann, wenn du zu einem Sexualtherapeuten gehst, was ihr behandeln werdet. Liebe Jenny, alles Gute. Ja, danke. Leg auf und die Petra ruft dich gleich an. Okay. Tschüss. Tschüss. Melanie ist 40 und bei mir jetzt. Hallo Melanie. Hallo Melanie, du klingst aber auch sehr traurig. Ja, ich habe meinen Mann beerdigt gestern. Ja. Wie alt war er? 39. Und ich war die letzten 2 Monate mit ihm im Krankenhaus. Und ich war bei ihm, teilweise auch die Nacht über und was für eine Krankheit hatte er? Er hatte Krebs. Was für ein Krebs? Das war ein Krebs im Bauchraum. Das ist unwahrscheinlich schnell gewachsen. Und ich habe im Krankenhaus da so viel, ich weiß nicht, wie das sagen soll, so, es war so schlimm. Du saßt die letzten 2 Monate im Krankenhaus. Wann ist die Krankheit denn aufgetreten? Wann habt ihr davon erfahren, dass er krank ist? Im März. Anfang März. Anfang März. Und so schnell ging das jetzt? Das ging sehr schnell. Was hatte er für Anzeichen? Hatte er normale Magenschmerzen? Oder? Er hatte Rückenschmerzen und ist von Arzt zu Arzt gegangen. Keiner hat was gefunden. Dann hat er so viel Schmerzen gehabt und dann habe ich ihn ins Krankenhaus gefahren und dann haben sie ihn operiert, um einfach nachzusehen, weil sie nichts finden konnten sonst. Ja, und dann haben die mir da gleich gesagt, dass es halt ganz schlimm aussieht. Und Aber die hatten sicher eine Vermutung, man operiert ja nicht einfach so, ne? Nee, sie wussten ganz einfach nichts weiter. Sie wussten nicht, woher diese Schmerzen kommen. Und dann hat man auf gerade wohl operiert, um zu gucken, was los ist? Ja. Warte, aber man hat doch auch sicher Blutuntersuchungen gemacht und was man alles so macht. Ja, das wurde ja alles schon vorher gemacht. Mhm. Und das deutete nicht auf eine Krebserkrankung hin? Nein. Sogar 2 Wochen vorher haben sie den Blinddarm rausgenommen, weil die Blutwerte waren halt so, es war eine Entzündung da und selbst bei dieser Operation haben die nichts festgestellt. Mhm. Und dann hat er die letzten 2 Monate nur noch und ausschließlich im Krankenhaus verbracht? Bis auf ein paar Tage zu Hause. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? 2. Wie alt sind die? 12 und 13,5. Mhm. Gestern hast du ihn beerdigt? Ja. Wie waren die letzten Stunden, die letzten Minuten? Warst du dabei, als er gestorben ist? Ich war dabei, ja. Er ist mein Name gestorben. Er hat gestöhnt zum Schluss und so schwer geatmet. War er noch bei Bewusstsein oder nicht? Eigentlich schon. Ich habe dann von unserem letzten Urlaub erzählt, was wir alles Schönes gesehen haben. Mhm. Dann hat er ruhiger geatmet. Ich habe weiter erzählt. Aber er konnte nicht antworten darauf. Nein. Nein, konnte er nicht mehr. Wann hast du das letzte Mal überhaupt mit ihm sprechen können? Ein paar Stunden vorher. Hm. Das war auch so verwirrend. Manchmal war er nicht mehr ganz bei sich. Mhm. Manchmal war er wieder ganz klar. Und Melanie, war ihm seine Situation klar, dass er sterben wird müssen? Ich glaube, in der letzten Woche, ja. Mhm. Habt ihr da ganz konkret noch drüber gesprochen? Ja, ja. In der letzten Woche konnten wir das. Wie hat er das für sich aufgenommen, diese tödliche Diagnose? Er hat Angst gehabt. Mhm. Er hat Angst gehabt. 39 Jahre. Ja. Die Kinder sind 12 und 13, sagst du? Mhm. Wie haben die jetzt das Ganze wahrgenommen? Sie haben ihn ja in der letzten Zeit nicht mehr gesehen. Bitte? Sie haben ihn in der letzten Zeit ja nicht mehr gesehen. Sie sind nicht mehr ins Krankenhaus gegangen? Wir waren dann auch weiter weg im Krankenhaus. Mhm. Wollte er denn die Kinder denn nicht nochmal sehen? Doch, ja. Er hat zum Schluss gesagt, ich freue mich so auf die Kinder, weil er dann nach Hause wollte. Mhm. Es war die Erkrankung so schwer in den letzten 2 Monaten. Kam für dich der Tod, warst du vorbereitet darauf? Da kam er dennoch überraschend. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, die ganze Zeit, aber wenn es dann wirklich passiert, wenn man da in dem Krankenzimmer ist und er hört einfach auf zu atmen, du bist nicht mehr da. Hm. Wie lange wart ihr zusammen? Insgesamt so von Anfang an mit Kennenlernen? 19 Jahre. 19 Jahre. Hm. Wie hast du die Beerdigung verkraftet gestern? Ich glaube, wie in Trance. Das war. Ich weiß nicht, ob ich wirklich da war. Hm. Hm. Und die Kinder? Der Kleine hat sogar versucht, mich zu trösten. Hm. Hat dein Mann noch etwas Entscheidendes für dich gesagt, solange er noch reden konnte? Was du vielleicht mitnehmen kannst jetzt in die Zeit, in die Zukunft? Es waren so viele Sachen. Ich war so lange allein mit ihm. letzten Wochen. Wir waren ja weit weg in dem Krankenhaus, nicht hier bei uns. Mhm. Und ja, meine Liebe. Melanie, hast du Menschen um dich herum, die dir etwas zur Seite stehen, jetzt im Moment? Jetzt bin ich alleine, aber es sind viele da, die Hilfe angeboten haben, aber es kann einem noch keiner helfen. Mhm. Keiner kann ihn mir zurückbringen. Nein, zurückbringen kann dir niemand, dein Mann. Aber es kann dir jemand zuhören, so wie ich das jetzt auch mache. Und man kann sich aussprechen, du hast doch bestimmt eine gute Freundin oder vielleicht eine Verwandte, die dir sehr nahe steht. Ja, ja schon. Aber... Weißt du, Melanie, dass so Schlimme im Leben ist, dass man in einer solchen Situation einen Menschen, der so betroffen ist wie du, keinen wirklichen Trost spenden kann. Das ist ein so tiefer Schmerz, den du jetzt hast und den du wahrscheinlich sehr lange noch haben wirst. Aber ich glaube, dass es immer so ein kleines bisschen hilfreich ist, wenn man in all dem Unglück und der Trauer versucht, noch ein wenig noch das Helle zu sehen, das Gute zu sehen. Und in deinem Fall ist das Helle und das Gute deine Kinder beispielsweise. Ja, das habe ich schon so oft gehört und ich habe auch gesagt, wenn die Kinder nichts wären, dann wäre ich mit ihm gegangen. Mhm. Aber ich glaube, dass im Moment, das ist so frisch, dass du alles auch mit allem Recht völlig traurig sein kannst und völlig zusammengebrochen auch sein darfst und auch nicht stark sein musst oder so etwas. Aber wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, hätte dein Mann sich wahrscheinlich gar nichts anderes gewünscht, als dass du die Kinder weiter gut betreust, dass die Kinder heranwachsen, dass es den Kindern gut geht. Und du dafür Sorge tragen sollst, dass es den Kindern gut geht. Das heißt, du hast ja jetzt eine Aufgabe, eine große Aufgabe, übermittelt bekommen noch von deinem Mann. Ja, das habe ich wohl. Das ist kein Trost. Das ist vielleicht eine kleine Hilfe, dass du das auch immer für deinen Mann tust, was du jetzt für deine Kinder tust demnächst. Ja, ich muss es für meinen Mann tun. Ja. Die Kinder sind jetzt bei dir in der Wohnung im Haus. Ja. Ja. Wie war das heute? Redest du mit den Kindern über die Trauer oder könnt ihr gar nicht groß miteinander sprechen im Moment? Doch, wir reden schon drüber. Mhm. Melanie, ich muss dir sagen, wir kennen uns ja nun überhaupt nicht. Aber das tut mir so unendlich leid. Dein Mann war so jung und jetzt hat eine junge Familie. Und ich glaube, nicht nur ich, dass es allen jetzt so geht, die zuhören, dass man ermisst, was für einen unendlichen Schmerz du empfindest zurzeit. Mir tut es von ganzem Herzen leid, Melanie. Schön, das von dir zu hören. Ich habe die Sendung schon so oft gesehen und ich habe nie gedacht, dass ich mal in so einer Lage bin, dass ich so verzweifelt bin. Ich möchte abschließend noch etwas sagen. Weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man, wenn man so ein Unglück erlebt hat, dass man sich nicht abkapseln darf im Schmerz. Ich knüpfe nochmal an das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du ein paar vertraute Menschen hast, zeige deine Trauer und zeige dein Leid. Man muss sich dessen nicht schämen. Jeder von uns würde genauso empfinden. Jeder. Du weißt ja, dass ich im Hintergrund immer fachkundigen Beistand hier habe. Und heute natürlich auch. Das ist die Petra, das ist heute meine Psychologin. Wir brechen das jetzt hier mal in der Öffentlichkeit ab. Und die Petra wird dich jetzt sofort anrufen, wenn du aufgelegt hast. Okay? Okay. Danke nochmal. Liebe Melanie. Auf Wiederhören. Wir haben 1.35 Uhr und 15 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Die Sekunde, 1.36 Uhr ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir frei, wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Die nächste Anruferin, das ist die Melanie und Melanie ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Melanie. Deswegen rufst du mich an. Ja, also ich habe vor, ich habe mit meinem Freund geschlafen und jetzt bin ich schwanger. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen, Melanie? Ein halbes Jahr, also so, ja. Und seit wann weißt du, dass du schwanger bist? Na, seit circa einem Monat ungefähr. Mhm. Wer weiß denn das noch, außer dir und... Ich jetzt? Keiner. Keiner? Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Tja, das ist, glaube ich, ganz einfach, wie man das sagen kann oder muss. Er weiß es nicht. Doch, er weiß es. Ach doch, er weiß es auch. Ja. Er weiß es auch. Aber sonst weiß es niemand. Also deine Eltern wissen es nicht oder Freunde und so. Nein. Mhm. Wie hat er denn darauf reagiert? Naja, also wir haben erstmal mal drüber geredet. Und er meinte, dass ich halt, also, abtreiben soll. Mhm. Und das wollte ich halt nicht, also, ich weiß es nicht, was ich machen soll halt. Mhm. Wie alt ist er? Er ist auch 16. Auch 16, ja. Mhm. Und ich meine, ich kann es verstehen, wegen allem auch so Schule und so. Mhm. Ihr seid beide noch Schüler? Ja. Mhm. Aber... Ich weiß es halt nicht, was ich mache. Mm. Nun ist es passiert, Melanie. Mm. Aber dennoch stelle ich jetzt mal die sehr kritische Frage, wie konnte es denn dazu kommen? Schon mal was von Verhütungsmitteln gehört? Gehört schon. Aber nichts genommen oder unternommen? Ja, naja, also an dem Tag, also wir haben ab und zu mal, also nicht regelmäßig verhütet. Mm. Was natürlich ein gravierender Fehler ist, ne? Was ja. du jetzt weißt. Ich sage das nicht, um dir jetzt im Besonderen dir jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen, das ist nun mal passiert. Ich sage dann auch an all die anderen, weil ich so oft solche Fälle höre, dass die Leute einfach keine Verhütungsmittel benutzen, obwohl es alle Welt weiß, welche es gibt. Es gibt unendlich viele und es passiert dennoch immer wieder. Nicht nur aus Schutz vor Geschlechtskrankheiten und Krankheiten, sondern eben auch zur Verhütung. Ne? So. Was meinst du denn, was deine Eltern sagen werden? Na, also, meine Mom, also, meine Eltern sind geschieden, hm. Lebt bei meiner Mom. Weiß nicht, also, rausschmeißen wird sie mich bestimmt nicht. Hm. Aber es ist halt schwer, also, ich weiß nicht, vielleicht, also, keine Ahnung, aber... Ja. Also, du bist ja nicht sicher, es kann so ja. oder so sein. Ja. Habe ich das gerade richtig verstanden? Also dein Freund sagt, eigentlich abtreiben, weil ihr so jung seid und ihr zur Schule geht und das passt irgendwie nicht in die ja. Lebensplanung, dass du aber irgendwie anders fühlst und das anders möchtest. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ja. ich meine, abtreiben ist, ich meine, wenn ich jetzt, ich bin ja als schwanger und ich kann das jetzt nicht einfach, ich meine, da wächst ja was in mir, ich kann das jetzt nicht einfach irgendwie töten, oder? Ja. Pass auf, Melanie. Ich finde, es ist ganz wichtig und ganz dringend, dass ihr ganz, ganz schnell, am besten zusammen, ihr beide zu einer Beratungsstelle gehen solltet. Ja, aber er redet nicht mehr mit mir. Ach, er redet gar nicht mehr mit dir? Nein, wir haben darüber gesprochen gehabt und jetzt... Er lässt sich ganz allein damit. Ja. Ja. Trefft ihr euch auch gar nicht mehr? Nein, wir sind nicht auf derselben Schule. Aber ihr trefft euch auch privat nicht mehr? Nein, wir sehen uns. Wir wohnen nicht in denselben Orten. Und seit wann hast du ihn jetzt gar nicht mehr gesehen? Na, 2 Wochen ungefähr. So. Ist es denn, würdest du sagen, ist es denn überhaupt noch dein Freund? Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, ja. Das ist ja sehr schlimm, dass er dich so völlig alleine lässt in der Situation. Er hat es ja genauso mit verursacht wie du auch. Ja, ich meine, er blockt immer ab, wenn ich anrufe und lässt sich verleugnen oder so, sagt immer, er wäre nicht da. Finde ich eine miese, miese Seite von ihm. Ja, ich auch. Mieser Typ. Auch mit 16 Jahren muss man so verantwortungsbewusst sein, dass man dann ein Mädchen nicht alleine lässt. Melanie, du brauchst jetzt eine richtig gute Beratung von jemandem. Ja. Das kannst du alleine ja für dich jetzt gar nicht entscheiden. Du bist ja hin und her gerissen und weißt gar nicht, in welche Richtung du denken sollst. Und die Zeit vergeht dir immer mehr. Ich finde, dass du ganz dringend, wenn schon nicht mit ihm zusammen, dann aber alleine zu einer Beratungsstelle gehen solltest. Zum Beispiel zu Pro Familia, also zu einer anderen Beratungsstelle. Hm. Weißt du, dass es das gibt? Ja. Ja. Meine Psychologin wird dich gleich anrufen und dir einige Beratungsstellen in deiner direkten Umgebung nennen und auch noch ein paar Worte mit dir reden. Ja. Du musst jetzt was unternehmen und du musst jetzt mit fachkundigen Menschen dich unterhalten. Du kannst jetzt nicht nur zu Hause sitzen und abwarten und traurig und verzweifelt sein. Ja, naja, ich meine, ich habe das zwar gecheckt, dass ich jetzt schwanger bin, aber irgendwie ist es doch noch nicht so richtig. Ich meine, es ist alles so... Irreal. Ja. Mhm, ja, aber es wird von Monat zu Monat realer alles, ne? Leider. Insofern ist es gut, dass du angerufen hast und dass wir mal drüber geredet haben, wenn du sonst mit niemandem hast sprechen können. Ist vielleicht der erste Schritt, und dass du in der nächsten Woche schon zu einer Beratungsstelle gehst. Ja. Ja? Du legst auf und meine Psychologin, die Petra, ruft dich gleich an. Ja, okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Melanie. Tschüss. Tschüss. Wir machen mal ein bisschen weiter mit Faxen. Ich habe einen Fax bekommen von Marco aus Berlin. Und Marco schreibt, ich habe 3 Fragen an dich, Domian. Hi. Erstens, hast du schon mal besoffen moderiert? Nein, natürlich nicht. Ich trinke nicht mal ein Gläschen Sekt oder sowas vor der Sendung, weil ich nicht konzentriert bin und ihr würdet das sofort merken. Mit dem Domian stimmt irgendetwas nicht. Nein, absolut keinen Alkohol während der Arbeit. Am Wochenende schon mal, aber da auch nicht so sehr oft. Die 2. Frage, guckst du Big Diet? Nein, ich habe das noch gar nicht gesehen. Einmal mal kurz reingezappt, aber ich gucke es nicht. Da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Und drittens, eine ernste Frage. Befürwortest du PID, also Präimplantationsdiagnostik? Das ist aber eine interessante Frage, dass du das auch in so einem Fragenkanon hier stellst. Ja, ich befürworte das ganz eindeutig. Ganz eindeutig. So, und noch ein Fax. Hier steht drüber, dieses Fax wurde von Christian, 16 Jahre aus Osnabrück, gesendet an Jürgen Domian. Lieber Jürgen, ich möchte dich darauf hinweisen, dass mir dein oranges Teil, damit meint er mein Hemd, das du letzten Freitag anhattest, sehr gut gefallen hat. Würde es dir was ausmachen, es nochmal während deiner Sendung zu tragen? Ich danke dir sehr herzlich, dein großer Fan. Abgemacht, ich trage es dann nochmal in der nächsten Zeit. Jetzt machen wir weiter mit Nadine und Nadine ist 26 Jahre alt. Hallo. Hallo Nadine. Mensch, du klingst ja auch so traurig. Ja. Also erstmal ein ganz, ganz großes Lob an deine Sendung. Dankeschön. Ich verfolge dich schon jahrelang und ja, das macht mir halt auch Mut, dich anzurufen und ja, und zwar, es geht halt darum, dass dass für mich persönlich seit 5 Jahren mein Leben vorbei ist. Für dich persönlich ist seit 5 Jahren das Leben vorbei. Hm. Warum? Ich denke mal, niemand, der das, das kann kaum einer nachvollziehen. Vor allem ein Mann, weiß ich nicht. Und zwar, ich habe vor 5 Jahren eine Tochter bekommen. Mhm. Und es war auch ein Wunschkind. Und nach der Schwangerschaft, nach der Entbindung, habe ich 2 Tage gestillt. Mhm. Und seitdem hat sich meine Brust total zurückgebildet. Ich weiß nicht, wie ich es halt in richtige Worte fassen soll. Zurückgebildet? Normalerweise hört man das, dass die Brüste größer werden von den Frauen nach der Schwangerschaft. Ja, bei mir ist es aber genau halt das Gegenteil. Und wie groß war denn deine Brust früher und wie groß ist sie jetzt? Ich hatte vorher 80 C. Mhm. Und jetzt mit viel Hängen und Würgen halt 70 A. Mhm. Und es ist halt so, dass ich 5 Jahre jetzt versucht habe, oder 5,5, versucht habe, irgendwie damit klarzukommen. Ich habe mir halt eingeredet, es gibt wichtigere Dinge im Leben, ich habe eine gesunde Tochter. Aber es geht nicht, es geht ganz einfach nicht. Ich war vorher ein richtig lebenslustiger Mensch und jetzt ist vorbei. Ich fange an, meine Tochter zu hassen. Und das bezieht sich alles auf die Unzufriedenheit mit deinem Busen. Ja, weil ich bin halt nicht mehr ich. Ich fühle mich halt, als ob ich in einem falschen Körper wäre. Mhm. Und ich weiß nicht, vor einem Monat, wie soll ich sagen, ist total kurios. Da war für mich, dass ich eigentlich gesagt habe, so kann und will ich nicht mehr, weil ich halt auch, wie gesagt, gemerkt habe, dass ich anfange, mein Kind zu hassen dafür. Und quasi, weil sie es verursacht hat. Ja, obwohl ich selber weiß, das ist totaler Schwachsinn. Ja, aber ich sag's nur so, um das noch verständlich mir zu machen, was in dir vorgeht. Und da wollte ich eigentlich Feierabend machen. Und so blöd sich das anhört, meine Tochter hat mir in Anführungsstrichen dann das Leben gerettet. Du wolltest dich umbringen. Was wolltest du machen? Ich habe Tabletten genommen. Bitte? Ich habe Tabletten genommen. Und deine Tochter hat was gemacht? Die kleine Tochter? Sie schläft eigentlich von der ersten Nacht an durch und in der Nacht hat sie ganz laut geschrien, bitte Mama, tu das nicht. Und sie hat geschlafen. Was, sie hat geschrien, Mama, mach das nicht? Ja, nein, mach es nicht. Das hat die Kleine gerufen? Im Schlaf, ja. Und da hat sie irgendwo Klick im Kopf gemacht und da komm ich, hast du sie gehört? Ich hab sie gehört gerade, ja. Mhm. Das ist verrückt. Jetzt ist sie wach geworden. Die träumt wahrscheinlich. Mhm. Nein, du bist alleinerziehend. Hast du dich von deinem Partner direkt nach der Schwangerschaft getrennt oder schon vorher? Oder? Ich war damals 3 Monate alt. Mhm. Hast du seitdem Kontakte zu Männern gehabt in den letzten Jahren? Kennengelernt, ja, aber ich kann halt nicht insofern keine Beziehung, sag ich jetzt mal, der Hals aufbauen, weil Die lernen mich halt auch ja unter falschen Voraussetzungen kennen, mhm. weil ich halt auch nach außen hin halt dementsprechend gar nicht das zeige, was wirklich ist, sondern halt. Also du spielst eine Rolle, ne? Ja, ich bin halt ausgepolstert, wie man das auch immer nennt. Nadine, der Busen ist kleiner geworden. Ist er auch irgendwie, sieht er anders aus? Ist er schrumpeliger geworden? Oder ist er hässlicher geworden? Total. Total hässlich. Der war vorher halt ziemlich straff und jetzt ist halt, der hängt nur noch. Und da ich halt auch damals diese große Oberweite hatte, habe ich halt auch eine sehr große Brustmaße und das ist eine Katastrophe. Hast du mit Freundinnen schon mal darüber geredet oder frisst du auch alles so in dich hinein? Ich habe halt nach diesem, als ich die Tabletten genommen habe und das halt dann halt abgebrochen habe, anderen Tags habe ich dann halt eigentlich das allererste Mal mit Freunden darüber geredet. Was haben die dir gesagt? keiner erwartet. Was haben die dir für einen Rat gegeben? Ja, für mich steht halt fest, das Einzige, was mir hilft, mein Kind hilft. Mhm. Und halt, das ändert wäre halt eine OP. Mhm. Und das kann halt jeder nachvollziehen. Weil meine Freundin, die hat eine Tochter, die ist 13. Mhm. Und mit 13 hat sie das, was ich hatte. Mhm. Ich habe das gerade akustisch nicht richtig verstanden. Können die das nicht nachvollziehen? Doch, das doch. Können die. Ja. Also auch eine OP wäre für die eine Möglichkeit. Ja. Also ich nehme das sehr, sehr ernst, dass du so sehr darunter leidest. Ne? Im ersten Moment könnte man ja denken, mein Gott, wie du vorhin selbst gesagt hast, sie hat ein gesundes Mädchen. Ein Mädchen ist es, ne? Mhm. Mhm. Das ist halt auch das Problem, dass aber ich will dir jetzt gar Angst habe, wenn sie da wirklich ne, in der Pubertät halt auf mich kommt, dann weiß ich, was in 5-6 Jahren hier los ist. Wie meinst du, wenn sie in der Pubertät auf dich kommt? Halt jetzt von der Oberweite, wenn sie da halt meine Gene hat und halt dann auch dementsprechend Oberweite bekommt, und dann, wie ich halt hatte. Achso, dann kriegst du es vorgeführt und deine Situation ist noch schlimmer für dich dann. Ja. Das ist hier Mord und Totschlag, glaube ich. Mhm. Mhm. Ich habe noch eine Frage zu dem Selbsttötungsversuch. Du hattest die Tabletten schon genommen. Mhm. Und dann hast du die Kleine rufen hören. Bist du dann eigeninitiativ ins Krankenhaus gefahren oder was hast du gemacht? Oder hast du sie erbrochen? Ja. Erbrochen? Ja. Mhm. Also Nadine, dieser Leidensdruck scheint ja so immens bei dir zu sein, so unglaublich immens, dass man mit Reden und mit guten Ratschlägen oder so da überhaupt nicht mehr weiterkommt. Ich glaube, dass wirklich, also sage ich jetzt mal aus reiner Intuition heraus, dass die einzige wirkliche Hilfe für dich eine schönheitschirurgische Operation ist. Ja, das Problem ist halt, die Kosten. Die Kosten, aber ich will dir sagen, wenn die psychische Belastung so immens ist, wie sie mir gerade zu sein scheint bei dir, gibt es Mittel und Wege, dass die Krankenkassen das übernehmen? Das Problem ist, ich habe mit meinem Frauenarzt darüber gesprochen. Mhm. Und er sagte, das wäre halt ein jahrelanger Kampf. Mhm. Und ich weiß, das packe ich nicht. Mhm. Gut, nun hat der eine Frauenarzt das so gesagt. Dann wollen wir mal überlegen, das machst du gleich auch mal zusammen noch mit meiner Psychologin, ob es da nicht doch vielleicht andere und einfachere Wege gibt. Ich habe schon überlegt, mich als Probandin, weil so Schönheitschirurgen müssen das ja auch irgendwann mal üben. Nein. Nicht, dass du vom Regen in die Traufe kommst. Um Gottes Willen, Nadine. Das muss richtig gut vorbereitet sein. Du musst zu einem richtig guten Arzt und Operateur kommen. Und aber ich kann es doch. Ich bin ganz sicher, ich sag's dir, ich bin ganz sicher, dass in deinem Fall es Mittel und Wege gibt, dass eine Kasse dir diese Operation bezahlt. Du bist ja völlig durch den Wind und das hat ja so eine enorme Belastung für dein Leben und Auswirkungen auf dein Leben. Das Problem ist, weißt du, du kannst ja nicht ausweichen. Dieses Problem ist Tag für Tag da. Mhm. Ich kann zwar selber im Spiegel weggucken, mhm. Das Problem ist aber, du machst den Fernseher an. Du musst mir das gar nicht erklären. Ich verstehe es völlig, was du sagst. Du hast das permanent im Kopf und bei jedem Blick in den Spiegel, bei jedem Duschen oder so, ist es dir klar. Und wenn du im Fernsehen Leute siehst, Frauen siehst und damit konfrontiert wirst. Und was ich sehr ernst nehme, war gerade dein Hinweis, was ist, wenn meine Kleine groß älter wird und sie kriegt eine Oberweite, wie ich sie mal hatte. Das Problem ist halt, ich könnte auch irgendwie eventuell damit leben oder umgehen, wenn ich schon älter wäre. Mhm. Aber ich bin gerade 26. Mhm. So Nadine, jetzt machen wir Folgendes. Ich glaube, dass diese Situation nicht ausweglos ist, in der du bist. Und dass es einen Weg gibt, dir zu helfen. So, und jetzt müssen wir gemeinsam, das heißt jetzt erstmal du mit meiner Psychologin zusammen, forschen und gucken, was man machen kann. Und ich verspreche dir, dass das, was im Rahmen unserer Möglichkeiten steht, dass wir dir so ein bisschen dabei helfen. Das wird nicht so viel sein, aber so ein bisschen Hilfestellung können wir dir leisten. heute mit dem ersten Gespräch und nächste Woche vielleicht noch mit dem einen oder anderen Gespräch mit meinen Leuten im Hintergrund. Ja? Du legst auf, Petra ruft dich an und dann wollen wir nochmal sehen, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen. Ich möchte halt nur sagen und da halt auch so nach außen hin, dass manche Leute, die ein Problem haben, nicht den Fehler machen sollen wie ich und sich selbst was vorlügen sollen und jahrelang versuchen, damit selber klarzukommen. Das ist der größte Fehler. Man macht sich nur mehr kaputt. Das glaube ich auch. Das sehe ich ganz genau. Und deshalb muss jetzt was geschehen. Deine Sendung macht mir Mut. Ich hoffe, dass wir dir so ein klein bisschen werden helfen können, Nadine. Es ist schön, dass es dich gibt. Das ist sehr lieb von dir. Leg mal bitte auf und wir rufen gleich wieder an. Okay. Alles Gute, alles Liebe. Grüß die Kleine von mir. Ach. Tschüss. Und Andreas. Ach, Andreas, 12 Jahre alt. Ja. Hey, noch nicht müde? Nö, eigentlich nicht. Hast du morgen frei, ne? Ja. Keine Schule. Andreas, was ist los? Ja, also da war Folgendes. Also seit einem Monat oder so war jetzt mein Handy weg und das irgendwie, Entschuldigung, ist spurlos verschwunden. Spurlos verschwunden? Ja. Und meine Mutter, mein Bruder und meine Schwester, wir haben das, und mein Vater, wir haben das alle gesucht, wie verrückt und so. Und jetzt war ich im Zimmer von meinem Bruder und habe Bettdecke da rausgeholt. Mhm. Also habe eine Bettdecke aus dem Bett geholt, das ist so ein Bett zum Aufklammen. Und da war dann halt eine Kiste. Mhm. Und mein Bruder hat eine Freundin und das schnüffel ich halt manchmal. Das ist auch zwar, das darf man nicht, aber... Was halt, der Bruder hat eine Freundin? Ja. Und da schnüffelst du gern schon mal ein bisschen, guckst. Ja, aber das hat jetzt eigentlich nicht so richtig damit zu tun. Okay, gehen wir darüber hin. Halt, ja, eine Frage, wie alt ist dein Bruder? 16. 16. Mhm. Und auf jeden Fall war in dieser Kiste war da mein Handy drin. Ach. Und ich war total sprachlos, weil ich habe den schon ein bisschen verdächtig, weil das Handy, das war da die ganze Zeit. Und meine Mutter, die war, wo ich den verdächtig hatte, total sauer und so. Und ich habe das in der Zeit heute gefunden, als meine Mutter den vom Bahnhof abgeholt hat. Mhm. Als sie dann wieder kam, weiß ich nicht, war ich total sprachlos, bin die Treppe runtergegangen und habe ihm eine geklatscht. Hast du ihm eine geklatscht? Ja, warum, weiß ich nicht, aber ich meine, es ist ein Vertrauensbruch und ich Absolut. So, du hast ihm eine geklatscht und dann war er wahrscheinlich ganz erstaunt, warum du das machst. Hast du ihm auch gesagt, du hast das Handy gefunden? Ja, natürlich habe ich. Und da war er noch beleidigt und meinte, wie schlimm es wäre, dass ich in seinen Sachen rumzubummeln hätte. Mhm. Und da meinte meine Mutter, ja warum hast du das Handy genommen? Mhm. Ich meinte, ja, weil ich ihn hasse. Und das hat er mit so einem kalten Blick und hat er so böse gesagt, da hatte ich richtig, weiß nicht, es war richtig schlimm für mich. Ja. Ich habe gedacht, der liebt mich und jetzt hört man sowas irgendwie. Der hat gesagt, weil ich ihn hasse. Ja. Das tut natürlich weh im ersten Moment. Mhm. Wie ist denn sonst so das Verhältnis bisher gewesen? Ja, also es ist halt, wie mein Bruder manchmal ist, also wir vertragen uns eigentlich total gut. Mhm. Nur irgendwie, also wir machen natürlich auch einen Kissenschlag oder irgendwie sowas. Pass mal auf, Andreas, ich glaube, dass man das so auch in eurem Alter, in dem ihr so seid, du bist 12, er ist 16, dass man das nicht so ganz ernst nehmen darf, wenn der eine sagt, weil ich den hasse, den anderen. Das sagt man so dahin. Ich glaube, dass, so wie du es gerade noch erklärt hast und beschrieben hast, er dich im Grunde seines Herzens schon als deinen Bruder sehr gerne hat. Und du weißt, der Teufel, welcher Teufel ihn geritten hat, dass er dir dein Handy geklaut hat. Das ist natürlich nicht so leicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber ich glaube nicht, dass er dich wirklich hasst, so wie man so hassen versteht. Nee, also es geht mir nicht darum, dass er mein Handy geklaut hat, sondern mein Vertrauen. Also sozusagen, ich vermisse mein Vertrauen mehr als mein Andreas, Handy, sag ich. Kann ich völlig nachvollziehen. Und vielleicht solltest du jetzt, wenn ein paar Tage vergangen sind, ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, ihm das ganz einfach mal so sagen. Dass dir das alles scheißegal ist, dass es nur passiert ist, aber das Vertrauen ist kaputt. Und dass ihr das zumindest weiß und sich vielleicht auch ein bisschen bemüht, das Vertrauen wieder aufzubauen. Nur, ja, ich fand es aber auch schlimm, dass er hat noch gemeckert, dass ich geschnüffelt habe, anstatt er sich entschuldigt hat, dass er das überhaupt geklaut hat. Das sag ihm mal. Ich meine, der hat schon öfter zu mir gesagt, dass er mich hasst und sowas. Ich meine, ich nehme sowas eigentlich ziemlich ernst. Andreas, jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Sag ihm das mal in aller Ruhe in den nächsten Tagen nochmal. Okay? Okay? Alles Gute, tschüss. Gut, danke schön, tschüss. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfgang Spukowski, Jan Hölz, Annette Bastian, Nikolaus Schelz, Thorsten Pallut, Conny Brückner, Michael Schrezenmeier, Dorit Herber und Peter Ossianowski. Wir sind wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Montag ist ja Pfingsten. Ich wünsche euch ein schönes Pfingstwochenende, eine schöne Pfingstzeit. Alles Gute bis nächste Woche. Ciao.